Andacht am 19.05.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Geprüfter Glaube. Hallo Freunde. Wir werden mit 1. Petrus in der Passion-Übersetzung weitermachen. Leider gibt es diese Übersetzung nicht auf Deutsch oder Portugiesisch, sondern nur auf Englisch. Ich habe sie erst vor einiger Zeit entdeckt und mir gefällt sie, auch wenn ich nicht auf eine Übersetzung fixiert bin. Ich lese jeden Tag mehrere Übersetzungen. Heute habe ich 3 Übersetzungen und den griechischen Text gelesen. Okay, fangen wir an. In 1. Petrus 1 haben wir gestern über etwas Wunderschönes gesprochen. Über die herrliche Vereinigung von Gott und Mensch, bei der Gott etwas initiiert und wir ihm anschließend einfach weiterhin vertrauen. Heute machen wir mit Vers 6 weiter. Wir haben damit gestern bereits angefangen. Möge dich dies vor Freude springen lassen, auch wenn du in letzter Zeit Trauer wegen vielen Prüfungen erdulden musstest. Schau, was Petrus hier sagt. Er sagt, selbst wenn dein Glaube geprüft wird und du durch Schwierigkeiten gehst, springst du vor Freude. Es gibt so wenige Christen, die das gelernt haben. Ich habe schon lange gesagt, die Art, wie Christen reagieren, unterscheidet sich kaum von den Menschen, die Jesus nicht kennen. Doch es verändert sich, denn das vollbrachte Werk des Kreuzes bringt eine riesige Veränderung in das Leben von Menschen. Ich erlebe, wie Menschen auf der ganzen Welt von Religion freigesetzt werden und in das wahre Evangelium hineinkommen. Schaut, was Petrus in Vers 7 sagt. Er spricht über schwierige Zeiten und über den Glauben, der geprüft wird. Doch diese offenbaren lediglich den Sterling-Silberkern. Ich muss euch erklären, was das bedeutet. Das Wort meint einen bewährten Charakter, der geprüft wurde. Mit anderen Worten sagt Petrus damit, wenn du dich auf die richtigen Dinge ausrichtest, wirst du durch schwierige Zeiten gehen, die deinen Glauben prüfen und dir einen veränderten Charakter geben. Das ist der Hauptgedanke, den Petrus hier anspricht. Warum laufen Menschen dann vor der Prüfung des Glaubens davon? Überleg dir das einmal. Es ist eine natürliche menschliche Reaktion, die für Christen jedoch falsch ist. Die meisten Christen reagieren in schwierigen Momenten leider folgendermaßen. Ich möchte davonlaufen, ich möchte mich verstecken, ich möchte sie bekämpfen oder ich werde alle meine christlichen Freunde anrufen, um für mich zu beten, damit ich aus dieser Situation herauskomme. Doch das ist eine unbiblische Art, mit Schwierigkeiten umzugehen. Deshalb bleiben viele Christen oft sehr unreif. Je mehr du vor Herausforderungen davonläufst, desto unreifer wirst du sein. Wie soll dein Glaube wachsen, wenn er nicht durch schwierige Zeiten wächst? Er wächst nicht. Ich habe einen Freund in Amerika. Er ist einer der erstaunlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Sein Name ist Georgen Bahnhof und er hat eine Schule des Übernatürlichen. Der Mann ist in seinen 70ern und benimmt sich wie ein Teenager. Er ist so voll mit dem Leben Jesu und er wurde mir zu einem Freund, den ich wirklich schätze. Ich lehre an seiner Schule. Als ich dort einmal gelehrt habe, fragte er mich, ob ich anschließend eine zusätzliche Zeit mit seinen Studenten im 2. Jahr verbringen könnte, um Fragen zu beantworten. Eine der Frauen stellte diese Frage. Reinhard, ich sehe, dass du ein Mann bist, der durch Glauben lebt. Und ich möchte, dass du uns lehrst, wie unser eigener Glaube wachsen kann. Ich antwortete, gerne lehre ich euch das. Es gibt nur einen biblischen Weg, wie euer Glaube wachsen kann, und das sind schwierige Zeiten. Menschen mögen diese Antwort nicht. Wir wollen in den Urlaub gehen, eine gute Zeit mit Jesus haben und mit einem größeren Glauben wieder nach Hause kommen. Doch so wird dein Glaube nicht wachsen. Paulus erklärte im Korintherbrief, wie Glaube wächst. Er sagte das auch zu den Thessalonichern. Und Petrus sagt hier, dass der Glaube, der geprüft wurde, der vollmächtigste Glaube ist. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn jemand eine sehr hohe Brücke bauen würde, über die noch nie zuvor jemand gefahren ist, würdest du dann die Freiheit haben, über diese Brücke zu fahren, wenn bei der Eröffnung gesagt wird, wir denken, dass du mit einem Auto über die Brücke fahren kannst, doch es wurde noch nie getestet, wie viel Gewicht sie tragen kann. Ich wäre wahrscheinlich verrückt genug, um auf ihr zu fahren. Aber Debbie würde mich aufhalten. Doch die Wahrheit ist, dass wir nicht durch etwas hindurchgehen wollen, wenn wir nicht sicher sind, ob es trägt. Im christlichen Leben sind wir jedoch ganz anders. Wir rennen vor allen Überprüfungen unseres Glaubens davon und bleiben dadurch unreife Menschen mit einem falschen Charakter. Schau, Glaube funktioniert wie deine Muskeln. Sie können nur dann wachsen, wenn du sie gegen einen Widerstand anwendest. Gracie geht gerne ins Fitnessstudio. Ich habe letzte Woche ein Gespräch von Menschen in unserem Haus mit angehört, die hier im Fitnessstudio sind. Und einer der Trainer sagte etwas zu einer anderen Person, die ebenfalls ins Fitnessstudio geht. Es wird dir nichts bringen, wenn du nicht mehr Gewicht auflegst. Du kommst hierher und benutzt seit Monaten dasselbe Gewicht. Das ist nicht gut. Du wirst so nicht abnehmen und auch keine Muskeln aufbauen. Wie baut man Muskeln auf? Wenn das Gewicht höher ist, musst du mehr Kraft aufwenden, um es zu stemmen. Genauso wächst auch der Glaube. Wenn wir durch schwierige Zeiten mit der richtigen Einstellung gehen, wird unser Glaube ständig wachsen. Doch was haben wir gelernt? Wir heulen, wenn Dinge schwer werden. Oh, mir gefällt das nicht. Jesus, hol mich hier raus. Wir rufen alle an und sagen, bete für mich, mein Leben ist so schwer. Wir vermeiden das geistliche Fitnessstudio und rennen vor dem Training davon. Hör zu, mein Freund. In dem Moment, in dem wir Schwierigkeiten erleben, muss deine erste Reaktion folgende sein. Petrus sagt wörtlich, springe vor Freude. Springe einfach vor Freude. Warum soll ich vor Freude springen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe? Das tut doch weh. Weil du auf die Resultate schaust und nicht auf den Moment. Ich habe das in meinem Leben auf so wunderbare Weise erlebt. Egal mit welcher Krise ich konfrontiert werde, wenn ich darauf mit Glauben und Hüpfen vor Freude reagiere, wird es gut für mich werden. Mein Glaube wächst immer weiter. Und je mehr wir lernen, in Krisen die richtige Einstellung zu haben, desto bessere Menschen werden wir. Wir werden dadurch Jesus immer ähnlicher. Petrus sagt also, dass du dich sogar in den Prüfungen, durch die du gehst, immer noch freuen sollst. Und dann sagt er, dies offenbart lediglich den wahren Charakter deines Glaubens. Schau, was er dann sagt. der viel wertvoller ist als Gold, das vergehen wird, denn sogar Gold wird im Feuer geläutert. Petrus vergleicht Gold, das durchs Feuer geht und dadurch rein wird, mit deinem Glauben, der ebenfalls durchs Feuer geht und rein wird. Ich habe eine Frage für dich, die du nicht mir, sondern dir selbst beantworten musst. Wie weißt du, ob du in wahrem Glauben vorangehst? Überleg dir das einmal. O Reinhard, ich lebe im Glauben. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Natürlich. Wenn Geld auf unserem Konto ist, glauben wir alle, dass Gott unser Versorger ist. Das tun wir immer. Reinhard, ich lebe im Glauben. Ich glaube, dass alles in Gottes Hand ist und ich geheilt bin. Natürlich, das glauben wir alle, wenn wir gesund sind und es uns gut geht. Was du wirklich in deinem Herzen glaubst, wird nur durch das Feuer offenbart werden. Hör zu, mein Freund, ich sage jetzt etwas, das sehr wichtig ist. Nur ein Narr möchte, dass die Dinge in seinem Herzen verborgen bleiben. Hast du das verstanden? Nur ein Narr möchte, dass die Dinge in seinem Herzen verborgen bleiben. Ein weiser Mann möchte, dass sie offenbart werden. Weißt du warum? Wenn ich nur durch wunderbare, gute Zeiten gehe, wird ein Herz des Unglaubens niemals offenbar werden. Niemals. Wenn ich immer alle Versorgung habe, die ich brauche, werde ich nie wirklich wissen, ob ich tatsächlich glaube, dass Gott mich versorgt. Also wird dein Herz nie offenbart. Und was geschieht dann? Wir möchten nicht, dass unser Herz offenbar wird. Wir laufen vor den Herausforderungen und den Prüfungen des Lebens davon. Wir verbergen unsere Augen vor der Wahrheit, die in unserem Herzen ist. Und deshalb leben wir in ständiger Unreife mit einem Glauben, der niemals wächst und einem Charakter, der Jesus nicht widerspiegelt. Ich erinnere mich so gut daran, als ich sagte, Herr, mach mich zu einem Mann, der alle bedingungslos liebt, selbst seine Feinde. Weißt du, was passiert ist? Mein allerallerbester Freund wurde zu meinem allerallergrößten Feind. Der Mann, für den ich mein Leben immer wieder niedergelegt habe, wurde mein Feind und versuchte, alles in meinem Leben zu zerstören. Und als ich mich beschwerte, ja, ich habe mich beschwert vor langer Zeit, ich sagte, Herr, warum lässt du zu, dass dies geschieht? Es hatte überhaupt nichts mit Gott zu tun, doch er sagte dennoch zu mir, du hast mir gesagt, dass du ein Mann werden willst, der alle liebt, sogar seine Feinde. Und nachdem du nun einen Feind hast, beschwerst du dich. Du hattest keine Feinde, deshalb konntest du nie beweisen, dass du deine Feinde liebst. Nun hast du die Gelegenheit, es zu lernen. Also fing ich an, mich zu freuen und zu üben, selbst diejenigen zu lieben, die mich hassen. Überleg doch mal, was für eine unreife Einstellung so viele von uns haben. Ich laufe davon, weil es zu schwer ist. Nein, nein, nein. Das Erste, was du tust, ist, dich zu freuen. Sage, danke, Jesus, ich danke dir so sehr. Eine weitere Gelegenheit, durch die mir mein Herz offenbart wird. Gott sagte in 5. Mose, dass er das Volk Israel geprüft hat, als er sie durch die Wüste führte, um zu sehen, was in ihrem Herzen ist. Ich möchte dir eine Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass Gott sie in die Wüste führen musste, damit er sehen konnte, was in ihrem Herz vorging? Nein, Gott wusste das bereits. Er kennt das Ende vor dem Anfang. Aber sie wussten es nicht. Das heißt, in der Wüste wurde ihnen ihr eigenes Herz offenbart. Was passierte? Es gab kein Wasser und sie schrien und beschwerten sich. Es gab nicht das Essen, was sie haben wollten, und sie schrien und beschwerten sich. Es gab einen Feind, und sie schrien und beschwerten sich. Während der ganzen Reise durch die Wüste wurde ihnen ihr eigenes Herz offenbart. Was haben sie getan? Hebräer 3,12 sagt: Achtet sorgfältig darauf, dass in euch nicht ein böses Herz des Unglaubens ist. Eine Übersetzung nennt es sogar ein pervertiertes Herz des Unglaubens. Die Bibel bezeichnet also ein Herz des Unglaubens als Perversion. Deshalb frage ich dich, wie weißt du, ob du ein Herz des Unglaubens hast? Du findest es nur in der Krise heraus. Siehst du, die Krise tut nichts anderes, als zu offenbaren, was in deinem Inneren ist. Ganz am Anfang, als wir frisch verheiratet waren, sagte Debbie sehr oft zu mir: Du machst mich so wütend, es macht mich so wütend, sie machen mich so wütend. Ich sagte: Liebling, es gibt niemanden auf der Welt, der dich wütend machen kann. Wenn Menschen Dinge tun, die dir nicht gefallen, machen nicht sie dich wütend, sondern sie offenbaren, dass du ein Problem mit Wut in deinem Herzen hast. Denke mal darüber nach, wie wir eine Ehe leben. Das ist wirklich traurig. Ich muss ein Eheseminar machen. Ich habe erst heute Morgen zu Debbie gesagt: Liebling, ich habe keine Worte, um auszudrücken, wie dankbar ich gegenüber Gott und dir für meine Ehe bin. Durch die Güte und Freundlichkeit Gottes in unserer Ehe, so wunderschön, so glücklich, so entspannt, sie ist einfach so perfekt. Aber schau, was wir lernen mussten. Wir mussten lernen, dass nur die Krisen unser wahres Herz offenbaren. Und wenn wir vor Krisen davonlaufen, bleibt unser Herz vor uns verborgen. Weil wir in unserer Ehe durch viele Schwierigkeiten und Krisen gegangen sind und weil wir die Entscheidung getroffen haben, dass Scheidung nicht in unserem Vokabular vorkommt, haben wir gelernt, dass Krisen Gelegenheiten sind, um in unser eigenes Herz zu schauen, nicht in das Herz des anderen. So konnten Dinge verändert werden. Wenn mein Glaube durch das Feuer von Schwierigkeiten geprüft wird und ich mit der richtigen Haltung durch diese Schwierigkeiten gehe, ist das Endergebnis, dass mein Glaube rein ist. Er wird permanent wachsen und mein Charakter wird Jesus mit jedem Mal besser repräsentieren. Plötzlich wird die Krise zu etwas Kostbarem. Einen goldenen Ring, der nicht durchs Feuer gegangen ist, möchte ich für meine Frau nicht kaufen. Warum? Weil er voller Unreinheiten ist. Wenn er durchs Feuer geht, verschwinden diese Unreinheiten. Und dann hast du ein wunderschönes, reines, goldenes Schmuckstück. Das ganze Volk Israel ging also durch die Wüste. Sie gingen durch dieselbe Wüste und erlebten alle dieselben Schwierigkeiten. Es gab keinen Unterschied. Gott wollte jedem von ihnen ihr Herz offenbaren. Doch was geschah? Als die 12 Kundschafter in das verheißene Land kamen, zeigte sich, was tatsächlich in ihren Herzen war. Die Bibel sagt, dass Josua und Kaleb einen anderen Geist hatten. Das heißt in Wirklichkeit eine andere Herzenseinstellung. Erkläre mir einmal, wie 12 Personen dasselbe erleben können, aber etwas völlig anderes berichten. Es ist fast so, als ob sie an zwei verschiedenen Orten gewesen sind. 10 Personen sagten: Es wird wirklich schlimm. Sie werden uns zerstören. Es wird schrecklich. Zwei Personen dagegen sagten, es wird wunderbar werden. Und es stimmt nicht, dass Josua und Kaleb einfach positive Denker waren und die anderen waren negative Denker. Es stimmt nicht, dass 10 von ihnen Pessimisten waren und 2 waren Optimisten. Nein, nein, nein. Die Wahrheit ist, während dieser Zeit der Prüfung auf ihrer Reise durch die Wüste waren 10 nicht bereit, ihre Herzen verändern zu lassen. Und 2 waren bereit, durch die Prüfung zu gehen und daraus besser herauszukommen. Ich habe erlebt, wie Menschen durch dieselbe Krise bzw. sehr ähnliche Umstände gingen. Die einen kamen mit einem starken Glauben heraus und sie reflektierten die Güte von Jesus. Und die anderen kamen jammernd und negativ und unglücklich heraus und ihr Glaube war zerstört. Es sind also nicht die Umstände, die deinen Glauben zerstören, sondern es ist deine Einstellung in diesen Umständen. Die Wahrheit ist, je schwerer die Umstände sind, desto größer ist ihr Potenzial, deinen Glauben zu stärken. Wir bitten Jesus, vermehre meinen Glauben. Das haben die Jünger auch gebeten, und zwar im Kontext von Vergebung. O Jesus, es ist so schwer zu vergeben, erweitere meinen Glauben. Jesus sagte zu ihnen einfach ausgedrückt, so funktioniert das nicht. Die einzige Art, wie dein Glaube wachsen wird, ist, wenn du mit einer guten Einstellung durch die Prüfung gehst. Was ist die richtige Einstellung? Zuerst einmal, hör auf, die Umstände oder andere Menschen für deine Krise verantwortlich zu machen. Schiebe die Schuld nie auf einen anderen. Zweitens, entscheide dich dafür, dass du alles anschauen wirst, was in dir ist, auch wenn es dir nicht gefällt. Du musst diese Einstellung haben. Wenn ich durch eine Krise gehe, ist meine erste Reaktion stets, danke, Jesus. Das ist immer meine erste Reaktion. Danke, Jesus, denn ich weiß, dass diese Krise so gut für mich ist. Letztes Jahr gingen wir durch eine wirklich schwierige Zeit, sowohl bei Brasilien Kids Care als auch in unserem Dienst. Es war eine der schwierigsten Zeiten, durch die ich seit vielen, vielen Jahren gegangen bin. Alles wächst so schnell. Gestern habe ich mit Vinicius gesprochen, der mir viele Audios geschickt hat. Brasilien Kids Care wächst so schnell und jedes Mal, wenn ich denke, dass ich weiß, wie viele Angestellte wir haben, stelle ich fest, dass wir noch weitere angestellt haben. Gestern Abend sagte Vinicius, ich muss jemanden für diese Position anstellen. Und heute Morgen sagte Debbie, ich muss jemanden für jene Position anstellen. Alles, was der Herr durch uns tut, bei Brasilien Kids Care, in der Schule des Prophetischen und in unserem sonstigen Dienst mit den Büchern, den sozialen Medien und all diesen Dingen, die wir tun, ist durch die Güte Gottes so schnell gewachsen. Ich wusste, dass ich ein paar sehr wichtige Entscheidungen treffen muss. Doch es gab andere Menschen um mich herum, die das nicht sehen konnten. Deshalb musste ich durch eine schwierige Zeit navigieren, um jeden zu ehren, der mit mir vorangeht und um gleichzeitig auch die Dinge zu ehren, die Gott mir gezeigt hatte. Für mich war das ein sehr kompliziertes Jahr. Aber ich habe genau das gemacht, was ich euch jetzt lehre. In dieser Krise, durch die wir steuern mussten, wollte ich wissen, ob es irgendetwas in meinem Herzen gibt, das ich ändern musste. Das war meine größte Sorge. Ich machte mir keine Gedanken über das, was in den Herzen der anderen war. Ich wollte sicher gehen, dass mein Herz so ist, wie es sein muss, damit wir gut in die Zukunft gehen können. Und als wir ein Treffen nach dem anderen hatten und so viele Leute frustriert waren und kündigen wollten, freute ich mich einfach weiter. Und ich sagte, wir werden hier durchgehen und Gott vertrauen. Wir gehen freudig durch diese Krise, denn es wird so gut werden. Wenn ich heute nach mehreren Monaten zurückblicke, muss ich sagen, dass es das beste Jahr meines Lebens war. Weißt du warum? Unser Glaube wurde geprüft. Unser Glaube ist größer und stärker geworden. Unsere Herzen wurden offenbar und wir sind auf eine so starke Weise in Einheit und Liebe füreinander zusammengewachsen, dass wir heute bei allem, was wir tun, als Team leben. Bei Brasilien Kids Care, beim IPS und in unserem Dienst. Wir haben Einheit, die so harmonisch und so wunderschön ist und ein Gefühl von Bestimmung und Sinn, wie wir es nie zuvor hatten. Und jede Person, die beteiligt ist, hat sich auf eine so fantastische Weise verändert. Wenn ich vor der Krise davongelaufen wäre, ich kann das machen, wenn ich will. Ich hätte einfach sagen können, ich feuere dich, du kannst gehen. Das wäre viel einfacher für mich gewesen. Aber ich verstehe, dass dies keinen Sinn macht. Deshalb haben wir weiterhin auf den Herrn geschaut und uns mitten in der Krise gefreut. Wir streckten uns immer weiter danach aus, zu erkennen, ob echter Glaube in unserem Herz ist, und wir vertrauten immer weiter, dass uns das Feuer am Ende zu besseren Menschen macht. Und das ist passiert. Wenn ich an all die Schlüsselpersonen denke, die mit uns vorangehen und arbeiten, bin ich total überwältigt. Ich kann mir keine besseren Menschen vorstellen, die mit uns vorangehen könnten, um Gottes Absichten auf der Erde zu erfüllen. Ich kann mir ehrlich niemanden vorstellen. Ich könnte mir keine Person vorstellen, die einen besseren Job macht als Vinicius, der an dieser Schlüsselposition steht. Ich könnte mir keine bessere Person vorstellen als Murillo, der für den ganzen Dienst verantwortlich ist. Ich denke, wenn ich durch ganz Brasilien ziehen würde, könnte ich keine bessere Person als Daniel finden, um an meiner Seite zu sein und das IPS zu leiten. Doch die Leute sehen das und sagen, ach du, hast so viel Glück, du bist so gesegnet. Aber keiner versteht, dass wir genauso durch die Prüfung unseres Glaubens gehen. Und in der Prüfung unseres Glaubens lernen wir, das Richtige zu tun. Setz dich mit deinem eigenen Herz auseinander und zeige nicht mit dem Finger auf das Herz von anderen Menschen. Ganz am Anfang meiner Ehe habe ich das einmal getan und Gott tadelte mich. Gott, verändere meine Frau. Und er sagte, wage es nicht noch einmal so über meine Tochter zu sprechen, die ich so liebe. Wer denkst du, wer du bist? Sie ist meine geliebte Tochter. Wie kannst du so arrogant sein? Du versuchst mich dazu zu bringen, sie zu verändern, anstatt mich zu bitten, dich zu verändern. Was für eine Arroganz! Ich bin vor Gott zusammengebrochen. In der Krise meiner Ehe musste ich auf mein eigenes Herz schauen. Seit damals ist mein Schrei, Herr, mache mich zu dem Ehemann, der seine Frau genauso liebt wie Jesus die Gemeinde, der sich selbst aufgibt für sie. Doch leider machen wir in der Krise Folgendes. Verändere ihn, er ist das Problem. Verändere die Umstände, sie sind das Problem. Löse das, es ist das Problem. Und die ganze Zeit über sagt Gott, warum schaust du dein eigenes Herz nicht an? Wenn du in echtem Glauben leben würdest, würdest du verstehen, dass es in jeder Herausforderung immer Grund zur Freude gibt. Du würdest verstehen, dass dich jede Prüfung stärker macht, denn sie ist das Fitnessstudio, in das du gehst. Wenn wir doch nur lernen würden, nach einem einfachen geistlichen Prinzip zu leben. Das Feuer ist gut für uns. Aber Reinhard, ich möchte nicht durch das Feuer gehen, das tut weh. Nein, es tut nicht weh. Frage doch die drei Männer aus Daniel, die im Feuerofen waren, ob es weh getan hat. Frage sie. Weißt du, was passiert ist? Sie haben gesagt, wir werden uns niemals vor irgendeinem anderen Gott als unserem Gott beugen. Daraufhin sagte der König, okay, wir werden euch die Hände fesseln. Wir machen den Feuerofen 7-mal heißer, so dass Menschen bereits sterben, wenn sie sich ihm nähern, und wir werden euch in dieses Feuer werfen. Geh in den Himmel, wo diese drei Männer sind, und frage sie, ob das Feuer weh getan hat. Lies die Bibel. Weißt du, was das Einzige ist, das dieses Feuer getan hat? Die Bibel sagt, es verbrannte die Seile, mit denen sie gefesselt waren. Und der König sah, dass vier Männer im Feuer umhergingen. Jesus ging mit drei Männern im Feuer umher, die gefesselt gewesen waren, als man sie ins Feuer warf. Bevor sie ins Feuer gingen, waren sie also gefesselt. Im Ofen verbrannte das Feuer ihre Bindung. Sie ist das Einzige, was im Feuer verbrannt ist. Sie gingen mit Jesus im Feuer. Das heißt, Feuer tut nicht weh, wenn du die richtige Einstellung hast. Feuer offenbart. Feuer brennt den Müll weg, der dich bindet. Und das Feuer bewirkt, dass du in Freiheit mit Jesus gehen kannst. Doch all das hat mit dir und deiner Einstellung zu tun. Als ich dies vor langer Zeit gelernt habe, erkannte ich, egal durch welches Feuer ich gehe, meine Einstellung im Feuer entscheidet über das Ergebnis. Deshalb sage ich sofort, ich möchte mein eigenes Herz erkennen. Und dann freue ich mich sofort und danke Gott. Und ich sage sofort danke, dass mein Glaube so viel stärker und so viel größer werden wird. Vielen, vielen Dank. Und nachdem ich durchs Feuer gegangen bin, blicke ich zurück und sage, Mann, war das ein großes Feuer. Mann, haben sich unsere Herzen verändert. Mann, ist unser Glaube gewachsen. Nun sind wir bereit für die Zukunft. Meine Freunde, es ist so einfach. Freut euch sogar in der Prüfung eures Glaubens, denn das Feuer wird den Glauben prüfen und ihn reinmachen. Tu deshalb heute Folgendes. Als erstes sagst du, Entschuldigung, Herr, für mein Gejammer. Dann sagst du, Entschuldigung, Herr, dass ich die Schuld auf andere geschoben habe. Und dann sagst du, ich möchte mein eigenes Herz sehen. Ich möchte nicht mehr in die Herzen von anderen Menschen sehen, die ich ohnehin falsch beurteilt habe. Ich möchte tatsächlich mein eigenes Herz sehen. Und dann sagst du Folgendes. Ich werde mit Freude und mit Glauben durch die Krise gehen, denn wenn ich glaubend durch die Krise gehe, wird mein Glaube immer stärker werden. Die Bibel spricht von Kleinglauben. Sie spricht von schwachem Glauben. Sie spricht von großem Glauben. Sie spricht von starkem Glauben. Und sie spricht von einem weiteren Glauben, der mein Lieblingsglaube ist. Der geläuterte Glaube. Es gibt keinen wertvolleren Glauben als den, der durch das Feuer gegangen ist und geprüft wurde. Dann kannst du zurückblicken und sagen, ja, mein Glaube wurde geprüft und ich bin immer noch hier und vertraue Gott immer noch. Du solltest mehr Verlangen nach geläutertem Glauben als nach großem Glauben haben. Weißt du warum? Geläuterter Glaube weiß, egal durch was ich auch immer gehen werde, er funktioniert auch darin immer noch. Leute, danke. Es war wunderbar, wieder Zeit mit euch zu verbringen. Danke für alle, die für uns Badges gekauft haben. Ich werde Mitte Juni wieder zurück sein. Ich denke, es müsste der 20. Juni sein. Mein Team besteht darauf, dass ich alles perfekt vorbereite, bevor ich auf diese Reise gehe. Wir machen noch viele Aufnahmen, damit wir immer wieder etwas in den sozialen Medien posten können. Es gibt nur keine Lives. Doch ich habe so hart gearbeitet, um wegzugehen und einen schönen Urlaub zu haben. Wir werden also weiterarbeiten, um euch zu dienen auf YouTube und Instagram. Und mein Team versucht, mich zu etwas zu bringen, das ich eigentlich gar nicht machen möchte. Ich soll Bilder und Videos von meiner Urlaubsreise schicken. Ich habe gesagt, dass ich verschwinden werde und mit niemandem kommunizieren und keinem etwas erzählen will. Aber sie kämpfen sehr entschieden mit mir und sagen, die Leute wollen Anteil daran nehmen, dass du diesen Urlaub genießt. Ihre Argumente lauten, sei nicht egoistisch und denk nicht nur an dich. Die Leute lieben dich und wollen sehen, was du tust. Ich denke noch darüber nach. Ich möchte eigentlich einfach weggehen und Zeit mit meinem Freund verbringen und aus den sozialen Medien verschwinden. Doch ich werde sehen, was ich mache. Danke, Leute, wir lieben euch. Es ist so gut, so viele von euch zu sehen, die wir kennen. So wunderbare Personen. Und wir lieben es, euch zu dienen. Freut euch, genießt die Prüfung eures Glaubens. Schaut auf das Ergebnis in der Zukunft, nicht auf die Gegenwart. Schaut auf euer eigenes Herz und nicht auf das Herz von anderen Menschen. Mögest du und ich jeden Tag mehr wie Jesus werden. In jedem einzelnen Monat sollten andere Menschen erkennen, dass wir mehr wie Jesus geworden sind. Danke, Leute. Wir sehen uns. Danke, Gracie.